deutsches Bekenntnis alle 30 bis 50 Jahre zu wiederholen. Also nun stehen wir da und sie hinterm Arsch gekniffen, uns bläst der Wind von allen Seiten ins Gesicht. Aber ich sage, das schadet uns nicht. Wir haben ganz schlimme Fehler gemacht, das gehört jetzt auch ganz offen gesagt. Ich habe nichts mehr damit zu tun, das ist passiert. Aus und vorbei, sorry, pardon und ahoi. Nach Strich und Faden wurden wir belogen, um die besten Jahre betrogen, haben uns mit der Zukunft bestochen und das Blaue vom Himmel versprochen, unsere Ideale beschmutzt, unsere Gutgläubigkeit ausgenutzt. Aber natürlich, ich sag ja, das war an mir was im Grunde immer schon klar. Warum ich da nicht? Ha, ich bitte Sie, wer schießt sich schon gerne selber ins Knie? Ich hab ja auch längst nicht alles gewusst und irgendwann hatte ich auch nicht mehr die Lust. Hatte schon nichts mehr damit zu tun. Das war passiert. Aus und vorbei. Sorry, pardon, und ahoi. Sachen könnte ich erzählen, die wird keine Zeitung drucken. Wussten Sie, dass Nummer 1 ich die Stange polieren ließ von und das Ganze im eigenen Mief, hab immer gewusst, sowas geht einmal schief. Natürlich sitzt der jetzt zu Recht, der Schwein, der hat doch das Ganze, also ich mein, dem müsste man eigentlich sie verstehen. Ach was, ich will mich nicht rausreden. Natürlich, auch ich hab, das sage ich doch, schrecklicher Irrtum. Herr Gott, Himmel noch, ich habe nichts mehr damit zu tun. Das ist passiert. Aus und vorbei. Sorry, pardon und ahoi.